present the next Airbase One DJ. Live from Duisburg. Welcome, Cosmic Gate. Gate. Gate. Gate.

wonderful human beings. We'll be right back.

Nature One. We'll be right back. the truth. The truth. go insane. Forget your name, forget the world, now go insane. Go insane. Schreie hier! We'll be right back. has come to Airbase One. Wie sieht's denn aus mit guter Laune hier? Ich möchte von euch ein mega lautes Geschrei hören! Jetzt nehmen wir langsam die Arme nach oben.